einer bis zum letzten dieser Menschen unter vielen, die durch ihre Taten ihr Gesicht von mir verlieren. Und doch ärgert es mich immer wieder, packt den Ärger in die Lieder, die ich mach. Alle nur am Schlafen und ich fühl mich leider wach. Doch irgendwann kommt für dich auch mal der Tag, an dem du merkst, dein Handeln nicht perfekt. Hinter einer Maske liegt versteckt das Gesicht mit den Zügen voller Trauer. Manchmal red ich leise, manchmal werd ich lauter. Ein starker unter Schwachen, ihr entzieht mir meine Power. Sie liegen alle auf der Lauer, um ein Messer dir in den Rücken zu rammen. Doch ich bin schon schlauer geworden, meine Prophezeiung werden graue Haare. Vom Morgengrauen bis zum Ende jener Tage. Ihr lebt alle in einer Fassade, die langsam bröckelt, Stück für Stück fällt das Kartenhaus in sich zusammen. Sie glauben alle, dass sie einfach raus gelangen. Ihr schließt die Pakte mit dem Teufel, doch der Teufel kommt euch holen. Jeder, der mir Zeit raubt, wird am Ende selber seiner Zeit bestohlen. Wieder Lauf auf weißen Kohlen, verbrückt ihr euch die Fußsohlen. Auf den Wegen, die ihr geht, davon umzukehren, ist es auch irgendwann zu spät. Lebt eure Leben, die ihr lebt, doch versucht nicht zu urteilen über Dinge, die ihr nicht versteht. Anders als der Rest dieser verdammten blöden Wichser ist meine Rache sicher wie das Amen in der Kirche. Ich steck einen Fuß durch deine Türe, draußen wo ich stehe, ist es bitterkalt, so kalt wie im tiefen Weltall. Doch wenn ich eintrete, bring ich diese Kälte mit rein. Egal ob Freund oder Feind, früher alles Freunde, aber auch nur zum Schein. Lass mich einfach nur allein und in Ruhe. Dein Fuß passt nicht in die Größe meiner Schuhe. Ihr fickt euch alle gegenseitig so wie Schwule. Jeder denkt, er wäre der Coole, doch keiner hat gelernt in der Schule des Zusammenlebens. Ich laufe weiter durch den Regen bis ans gottverdammte Ende aller Zeit. Ich bleibe lieber ganz allein, als meine Zeit mit euch zu teilen. In welcher Brust schlägt ein Stein, in welcher Brust schlägt ein Herz? Langsam abgestorben durch den ganzen Schmerz des Seins. Verständnis gibt es keins und das käme euch nicht in Sinn. Deswegen bin ich wie ich bin und du bist in meinen Augen blind. Also tu nicht so, als ob diese Tatsache nicht stimmt.